Laut Meldungen aus Südkorea hielt die Unterstützungsgesellschaft für politische Häftlinge des Rates der Familienbewegung für Demokratisierung Südkoreas am 25. März im christlichen Clubhaus in Seoul eine Vollversammlung ab und entschloss sich dazu, für die Abschaffung des Sicherheitsgesetzes, eines bösen Überbleibsels des ehemaligen Bakun-Regimes und die Entlassung der politischen Häftlinge noch energischer zu kämpfen.